Die neuen Christen blieben weiterhin neu, sogar noch nach einem halben Dutzend von Generationen, denn sie heirateten fast immer untereinander. Vettern mit Cousinen, Onkel mit Nichten. Die alten Christen förderten diese Lösung aus Furcht, sich mit ihnen zu vermischen. Die Nachkommen der gemischten Ehen wurden von den Gerichten des Heiligen Amtes als halbe neue Christen bezeichnet. Wenn sie jedoch nur sehr weit zurückliegende gemischte Vorfahren hatten, waren sie eingestuft als neue Teilchristen. Hatten sie aber mehr als einen halbjüdischen Vorfahren, so waren sie mehr als halbe neue Christen. Die Inquisition gab Bescheinigungen über die Reinheit des Blutes aus. Nur im Besitz einer solchen Bescheinigung konnte man Mitglied des Heeres, der Ritterorden oder des Heiligen Amtes werden, in die Universitäten und Studienvereinigungen eintreten. Dies war bereits in fortgeschrittener Zeit der Gerichtshöfe der Fall, als die Inquisition sich innerlich gereinigt hatte. Um in die neue Welt zu reisen, benötigte man eine solche Bescheinigung auch, eine Verordnung, die des Öfteren umgangen wurde, wie wir sehen werden. Aber die Inquisition mit allen ihren Zweideutigkeiten hatte ihr Ziel doch erreicht und es endlich geschafft, die Doppelzüngigkeit des Maranentums ohne große Kosten auszuritten, denn es ist eine jüdische Angewohnheit, die Behauptungen über Verbrechen und Hinrichtungen, die an ihnen begangen wurden, zu übertreiben. Insgesamt waren die richterlichen Verfügungen während vieler Jahrhunderte und in beiden Welten unglaublich wenige. Der größte Teil erfolgte bildlich, eine Angelegenheit, die der Jude nur aus seinen Praktiken schwarzer Magie kennt. Wie oft mögen sie wohl bildlich Hitler geopfert haben, ob sie ihn tot oder lebend glaubten? Niemals wird der Jude es der Inquisition verzeihen, einen, ob schon nur teilweise, Erfolg gehabt zu haben. Und heute versucht er zu zerstören, was er geschaffen, die Maranen offiziell wieder dem Judentum einzugliedern in der alten Welt. Man lese hier das demokratische und bourbonische Spanien und in der neuen Welt. Die arischen Kämpfer, Verbannte im Lande des Demiurg, verdanken dem westgotischen Blut in Spanien, dass sie bis zur Grenze ihrer Möglichkeiten den Kampf gegen das jüdische Antiblut planen und führen konnten. Diesen Jahrhundertkampf, viel härter und wichtiger als der Krieg gegen die Mauren, Spanien als Nation, als ethnisches Konglomerat würde vernichtet daraus hervorgehen. Mehr noch, nach der Eroberung der neuen Welt, in der westgotisches Blut in Strömen während der Kriege des chilenischen Reiches verloren ging. Andere werden sich über die beinahe übermenschliche Hartnäckigkeit gewundert haben, sagen wir, über die Unmenschlichkeit der Juden, sich auf der Linie und der Mission als Söhne ihres Gottes, des Demiurg Jehova, des Herrn der Finsternisse, zu behaupten. Aber wir werden uns nicht wundern können, wenn wir erst einmal den Tiefstand erreicht haben bei der Verfassung dieses Blutes. Während sein Gegenblut sich unrein erhält, wie der archetypische Demiurg es fordert und benötigt, kann er es in seinen Registern von außerhalb der Welt hier handhaben und wird nie zulassen, dass es sich von seiner Mission und seinem Schicksal absondert. Er wird es weiter gebrauchen. Es kann sein, dass es einige wenige Maranen gegeben hat, die sich aus gutem Glauben bekehrten. Wenn jedoch ihr Gegenblut vorhanden ist, werden sie in der Atmosphäre und ihrem Stile gemäß auch gegen ihren Willen tätig sein. Im entscheidenden Augenblick, wenn das Gegenblut stärker oder an Menge größer ist als der Fluss des göttlichen westgotischen Blutes, werden sie folgerichtig reagieren, geleitet von den teuflischen Instinkten, die den genetischen Schlüssel der Bastarden, der Unreinen, des Gegenblutes steuern. Das reine Blut der hyperboreischen Arier, der Siddhas, ist ein glühender Dampf, der dem grünen Strahl entspringt. Rein kommt vom Pur, Feuer in Sanskrit. Das reine Blut ist das Feuer des grünen Strahls und es ist das reine Blut, über das sich die hyperboreischen Führer mit dem Viras in Verbindung setzen können, mit dem im Universum des Demiurg verbannten Kriegern. Jerome Münzer, ein deutscher Reisender, welcher in Spanien zwischen 1492 bis 1495 besuchte, erzählte, dass es noch vor wenigen Jahren in Valencia, auf dem Platz, der später von dem Kloster Santa Catalina de Siena eingenommen wurde, eine Kirche gab, dem heiligen Cristobal, geweiht, in der die Maranen ihre Begräbnisstätten hatten. Sie täuschten vor, sich mit den Ritualen der christlichen Religion zufrieden zu geben, doch im Geheimen verwirklichten sie ihre jüdischen. Derselbe Fall ereignete sich in Barcelona, wenn dort ein Jude sagte, gehen wir in die Kirche des Heiligen Kreuzes, meinte er die geheime Synagoge damit, die sie so bezeichneten. Auch in Toledo, wo es eine Kirche desselben Namens gibt. Der glaubwürdigste Bericht über alle Vorwände, deren sich die Maranen bedienten, kann man in der Geschichte der katholischen Könige von Bernaldez nachlesen. Ein typischer Fall jüdischer Psychologie wird in dem Bericht über einen maranischen Mönch festgehalten, der in der Stadt Berberia, Afrika, übersiedelte, wo er alle seine Ablässe an einige Reisende aus Angleterre verkaufte und danach von diesen wegen Betruges verklagt wurde, als sie feststellten, dass er Jude war. Der Mönch verteidigte sich, indem er sagte, er habe keinerlei Schuld begangen, er habe die Gesetze des Freihafens beachtet, als er eine deklarierte Ware verkaufte, und beantragte dieselben Vergünstigungen auch für sich, die für alle anderen Händler dieses Hafens bestehen.